Enchanted. This is Ronnie. Stop. Chilling. Stop. Dance. Listen to the music. Let's go. müssen sie nie wieder aufhören. Wie gefällt dir das? ruhiger Ort, bevor du hier aufgetaucht bist. Zwar der Arsch der Welt, aber ruhig. Wem sagst du das? Again. No spider! Time to pay the fiddler whore!